alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles. Also mein Name ist Günter Pass. Ich arbeite am Department für Integrative Zoologie der Universität Wien und ich beschäftige mich mit Insekten, mit verschiedenen Aspekten und in letzter Zeit eben vor allem mit den sogenannten Beintastlern. Und dieses Interview wird eine Weltpremiere sein, weil ich denke, über die Beintastler ist noch nie eine Sendung gemacht worden. Und schon gar keine Sendung mit Physik im Titel. Lothar Bodingbauer begrüßt euch zur physikalischen Soiree. Ja, das ist dieser Podcast, der angefangen hat mit rein physikalischen Themen, aber sich jetzt auch immer mehr in die Naturwissenschaft hinaus wagt. Heute geht's um die Beintastler. Das sind Urinsekten, die auch heute noch leben, weil Urinsekten nicht bedeutet, dass sie schon ausgestorben sind. Es sind sehr frühe Insekten, die im Boden leben, keine Flügel haben. Boden ist natürlich von der Physik her hochinteressant. Und Günter Pass wird uns in 5 Minuten ungefähr, ohne Unterbrechung, ja, ohne Zwischenfragen, 5 Aspekte zu diesen doch sehr spannenden Viechern da im Boden erzählen. Und dass diese Geschichte aus Wien kommt, ist gar nicht so weit hergeholt, weil konkret ist nämlich auf einer Wiese am Leopoldsberg in Wien, da gibt es 23 verschiedene Arten von Beintastlern, so viele wie nirgendwo sonst. Ja, aber hören wir uns an, was Volker Pass in dieser Ausgabe Nummer 197 der Physikalischen Serie uns darüber erzählt. Die Beintastler sind eine sehr wenig bekannte Tiergruppe. Selbst viele Fachzoologen haben noch nie einen Beintastler gesehen. Die Tiere leben versteckt im Boden und sind winzig klein, ungefähr 1 Millimeter nur, sind also echte Winzlinge. Sie sind bräunlich und eher wurmförmig und auf den ersten Blick weiß man gar nicht, wo man sie im zoologischen System einordnen soll. Erst bei genauerer Untersuchung mit dem Mikroskop sieht man, dass der Körper in einzelne Segmente untergliedert ist und man kann unterscheiden 3 Körperabschnitte, Kopf, Brust und Hinterleib. Und das ist charakteristisch für die Insekten. Die Beintastler gehören also zu den Insekten. Sie entwickeln aber nie Flügel, sind flügellos, brauchen das natürlich auch nicht im Boden und man könnte denken, die Flügel sind vielleicht reduziert. Das ist aber tatsächlich nicht so. Es werden in der Entwicklung auch nie irgendwelche Flügelanlagen angelegt. Flügel sind in der Evolution der Insekten offenbar erst später entstanden. Es gibt auch noch 4 weitere Insektengruppen, die auch keine Flügel haben. Es sind das recht urtümliche Gruppen, sehr alte Gruppen, frühe Abzweigungen vom Stammbaum der Insekten und man nennt sie deshalb oft auch zusammenfassend Urinsekten. Die Bezeichnung Urinsekten bedeutet nicht, dass diese Tiere vielleicht ausgestorben sind, sondern ganz im Gegenteil, das sind noch heute lebende Vertreter von sehr alten Formen, die vor langer Zeit in der Evolution entstanden sind. Die sogenannten Urinsekten sind praktisch alle Bodentiere. Am bekanntesten, das kennt sicher jeder, ist das Silberfischchen, das ist also ein häuslicher Mitbewohner. Auch eine zweite Gruppe kennen sicher manche, das sind die Springschwänze oder Kolembolen. Also in Blumentöpfen findet man die oft in der Erde, kleine weiße Tierchen. Die anderen sind rarer. Nun schauen wir uns die Beintastler noch genauer an. An der Brust finden sich 6 kleine Beinchen und der Kopf ist sehr klein. Sie haben keine Augen, keine Fühler. Besonders auffallend ist das erste Beinpaar, das wird nämlich nicht zum Laufen verwendet, sondern erhoben getragen. Und an der Spitze dieser Extremität finden sich zahlreiche Sinnesborsten und offenbar haben diese Vorderbeine die Funktion der fehlenden Fühler übernommen und das hat auch zu dem Namen geführt, Beintastler. Auch der Hinterleib weist einige Besonderheiten auf. Auf den ersten 3 Segmenten finden sich stummelförmige Extremitäten, deren Funktion bis heute nicht ganz klar ist. Und sie haben insgesamt 12 Segmente, so viel wie kein anderes Insekt. Die Beintastler wurden erst im Jahr 1907 entdeckt. Das ist vergleichsweise sehr spät. Entdecker ist interessanterweise ein Amateurinsektenkundler, ein Amateurentomologe. Und zwar hat er kleine Bodenkäfer gesucht im Botanischen Garten der Universität in Genua. Und da sind ihm auch diese Beintastler untergekommen. Er hat gesehen, das ist was ganz Besonderes. Zur weiteren Bearbeitung hat er die Tiere dann an den Zoologieprofessor Filippo Silvestri, der war Professor in Neapel, und er hat dann die Erstveröffentlichung dieser Beintastler noch im Jahr 1907 vorgelegt. Es gibt aber einen zweiten italienischen Zoologen, der behauptet hat, er hat die Tiere schon früher gesehen. Das ist Antonio Berlese, einer der bekanntesten Entomologen seiner Zeit und Professor in Florenz. Die Beintastler wurden von Filippo Silvestri bei den Urinsekten eingeordnet, während Antonio Berlese sie als eigenständige Gruppe angesehen hat, die gewissermaßen zwischen den Insekten und den Tausendfüßern steht. Beintastler sind Gliederfüßer. Diesen Begriff haben wir ja auch schon einmal irgendwo gehört. Gliederfüßer sind die weitaus diverseste Tiergruppe. Drei Viertel aller Tiere gehören zu den Gliederfüßern und da gibt es vier große Gruppen. Das sind die Spinnentiere, die Krebse, die Tausendfüßer und die Insekten. Entomos heißt griechisch eingeschnitten. Die Kerbtiere hatten sie früher geheißen. Die Beintastler werden bei den Urinsekten eingeordnet. Sie kommen auf allen Kontinenten vor und in allen Breitengraden mit Ausnahme der Polarregionen. Man findet sie da in den verschiedensten Böden. Notwendige Voraussetzung ist nur ausreichend organisches Material, das verrottet, und hohe Luftfeuchtigkeit. Solche Bedingungen finden wir vor allem in Waldböden. Und da hat man schon große Individuendichten festgestellt, also meist ist das so um die 1000 Tiere pro Quadratmeter oder mehrere tausend. Und in einem jungen Fichtenwald hat man einmal sogar 90.000 Individuen pro Quadratmeter gezählt. Über die Biologie und Ökologie dieser Tiere weiß man außerordentlich wenig. Zunächst, was fressen Beintastler? Sie haben sogenannte stechend saugende Mundwerkzeuge und früher waren manche Wissenschaftler der Meinung, dass sie räuberisch leben, dass sie also andere Bodentiere erbeuten. Das hat man aber nie beobachten können. Man hat aber gesehen, dass sie Fadenpilze anstechen und aussaugen. Aber das muss noch genauer erforscht werden. Für alle diese Untersuchungen muss man die Tiere natürlich zunächst einmal aus dem Boden herausbringen. Sie sind winzig klein, ja, 1 Millimeter nur groß. Es gibt aber einen Trick, wie man die Tiere aus dem Boden heraustreiben kann. Dieser Trick beruht auf folgenden ökologischen Überlegungen. Im Boden ist es dunkel, feucht und relativ kühl. Und aufgrund dieser ökologischen Überlegungen hat sich einer der Entdecker, der Beintaster Antonio Berlese, eine ganz einfache Versuchsanordnung ausgedacht, die man auch selber basteln kann. Die besteht aus einem großen Trichter, der wird senkrecht aufgestellt, am besten mit einem Stativ befestigt. Und in den Trichter oben kommt ein Metallgitter. Und auf dieses Metallgitter gibt man eine Schicht Boden und dann beleuchtet man das von oben mit einer Glühlampe. Es wird also trocken, die Tiere versuchen nach unten zu flüchten und fallen dann durch dieses Metallgitter in den Trichter und dann kann man die unten auffangen. Und man wird begeistert sein. Das ist eine fantastische Welt, die sich einem da auftut, von der man gar keine Ahnung hat. Also viele unterschiedliche Formen von Milben, Asseln, Insektenlarven, sehr viele verschiedene Urinsekten und darunter eben auch Beintastler. Das ist unsere Routinemethode, um an die Beintastler zu kommen. Die ökologische Bedeutung der Beintastler ist in Anbetracht ihrer Häufigkeit sicher nicht gering. und durch ihre Spezialisierung sind sie vielleicht für die Bodenökologie als Indikatororganismen auch geeignet, dass sie bestimmte Lebensgemeinschaften im Boden anzeigen können. Also dass man aufgrund des Vorkommens von bestimmten Arten Rückschlüsse ziehen kann, welche Pilze in dem Boden vorkommen, wie da die ökologischen Verhältnisse sind. Aber das muss erst erforscht werden. Dass ihre Biomasse größere Bedeutung spielt, ist eher nicht anzunehmen. Dazu sind sie doch viel zu klein und ihr Stoffumsatz wahrscheinlich auch zu gering. Aber die Biomasse ist oft nicht entscheidend für die ökologische Bedeutung eines Tieres. Es kann sein, dass so in einem Ökosystem, die einfach Schalterfunktionen haben, dass also bestimmte ökologische Prozesse getriggert werden können und ähnliches mehr. Und jetzt geht's zur Sache Beintastler 6. Die Beintastler führen ein recht kryptisches Leben und vieles von ihrer Biologie ist noch ein Geheimnis geblieben. So weiß man nicht, wie diese Tiere sich paaren, sich fortpflanzen. Dabei wäre das außerordentlich interessant, das genauer zu wissen, weil die nächsten Verwandten innerhalb der Urinsekten haben zum Teil sehr interessante, ungewöhnliche Formen der Spermaübertragung. Die meisten Urinsekten haben gar keine Begattungsorgane, also keinen Penis oder sowas ähnliches. Und wenn man zum Beispiel die Springschwänze, die nächsten Verwandten der Beintastler anschaut, die sind schon sicher manchem in den Blumentöpfen aufgefallen. Also wenn man da hinstößt mit dem Finger, dann springen die weg. Und da haben die Männchen einfach einen Längsschlitz an ihrer Geschlechtsöffnung, die Weibchen einen Querschlitz. Und man wusste lange Zeit nicht, wie das Sperma übertragen wird. Es ist in den 1950ern dem Zoologen Friedrich Schaller gelungen, die Sache aufzuklären. Er wurde später an die Universität Wien berufen und hat uns da mit Begeisterung von seiner Entdeckung erzählt. Er hat die Tiere lange und mit großer Geduld beobachtet und nicht sehen können, dass da irgendwelche Paarungsstellungen sind, dass sich überhaupt Paare formieren. Und dann hat er einmal einen Springschwanz entdeckt, der eine schüttelnde Körperbewegung gemacht hat, seinen Körper auf den Boden gedrückt hat und weggelaufen ist. Und dann fand er an dieser Stelle ein kleines weißes Kügelchen, das auf einem dünnen Stielchen offenbar aufgesetzt worden war. Es kam dann ein anderer Springschwanz, hat dieses Kügelchen inspiziert, mit den Fühlern betastet und sich dann draufgesetzt. Die Sache ließ sich so rekonstruieren, das erste Tier war das Männchen und das weiße Kügelchen sein Sperma und das zweite Tier war das Weibchen, das mit seiner Geschlechtsöffnung die Spermien aufgetupft hat. Die Spermien auf diesem kleinen Stielchen werden als Spermatophoren bezeichnet und die Geschlechter begegnen sich bei diesem Vorgang gar nicht und man hat sich gefragt, wie denn da sexuelle Selektion stattfinden soll. Das ist ja ein wichtiger Aspekt bei der Fortpflanzungsbiologie. Und erst in den letzten Jahren ist man draufgekommen, dass da offenbar die Chemie eine Rolle spielt. Also Spermatophoren, die besonders gut riechen und besonders gut schmecken, werden von den Weibchen bevorzugt. Wenn die Spermatophoren schon älter sind, dann werden die von den Weibchen einfach aufgefressen. Nun kommen wir zurück zu den Beintastlern, die nächsten Verwandten innerhalb der Urinsekten. Man hat Beintastler wirklich mit großer Geduld und viele, viele Stunden beobachtet, aber man hat nie irgendeine Paarung gesehen. Ein Wissenschaftler hat einmal eine Verklammerung gesehen, aber die Tiere haben dann sofort wieder voneinander gelassen. Also wir wissen nicht, wie sich die paaren. Die Männchen und die Weibchen haben auch nur einfache Schlitze an ihren Genitalöffnungen, aber dahinter ist im Körper bei beiden Geschlechtern ein relativ komplizierter Apparat, der durch Blutdruck ausgestülpt werden kann. Und deshalb sind viele Wissenschaftler der Meinung, dass vielleicht bei diesen Beintastlern doch eine Kopula passiert, also eine Paarung mit Begattungsorganen. Das wäre ganz ungewöhnlich bei Urinsekten. Es kann aber auch durchaus sein, dass diese Apparate beim Männchen nur notwendig sind, um eine Spermatophore abzusetzen und beim Weibchen, um die Eier zu legen. Also es ist durchaus auch denkbar, dass sie indirekte Spermatophorenübertragung machen. Es wird also noch viel Geduld brauchen und auch Glück, dass man dieses Geheimnis den Beintastlern entreißen kann. Jetzt geht's auch nach Wien, da gibt es die Beintastler-Riesenwiese. Beintastler sind in der Regel bernsteinfarben, manche Arten sind dunkelbraun, manche etwas heller. Das Artproblem ist in der Biologie ein großes Problem für die stammesgeschichtliche Rekonstruktion. Ziel ist, dass man die Arten voneinander sauber trennen kann. Kurz gesagt, eine Art ist, was sich paart. Man kennt insgesamt etwa 800 Beintastlerarten weltweit. Die Bestimmung ist außerordentlich schwierig. Die wichtigsten Bestimmungsmerkmale sind Sinnesborsten an den vorderen Beinen. Und zwar geht es da nicht um das Fehlen oder Vorhandensein, sondern um die Stellung der einzelnen Borsten zueinander, ihre Krümmung, Längenproportionen, also alles sehr, sehr subtile Merkmale, die sehr schwierig zu unterscheiden sind. Und es gibt tatsächlich weltweit nur eine Handvoll Experten, die das wirklich verlässlich können. Nun, woher weiß man eigentlich, dass diese kleinen unscheinbaren Merkmale eigene Arten charakterisieren? Nun, Arten sind natürliche Fortpflanzungsgemeinschaften. Von den Beintastlern wissen wir nicht, wie sie sich paaren. Beintastler sind auch noch nie gezüchtet worden, also ihr Artstatus ist nicht klärbar über solche fortpflanzungsbiologische Kriterien. Arten werden normalerweise morphologisch charakterisiert aufgrund von bestimmten Körpermerkmalen und beim Erkennen der Arten spielt intuitive Gestaltwahrnehmung eine große Rolle. Nun, insgesamt ist die Situation natürlich nicht ganz befriedigend und so haben wir versucht, bei den Beintastlern in dieser Frage weiterzukommen und zwar mit molekulargenetischen Methoden. Unser Ausgangspunkt mit der Beschäftigung der Artsystematik der Beintastler hat den Hintergrund, dass wir relativ viel Tiermaterial verwenden mussten. Wien ist für diese Untersuchungen ein hervorragender Standort. Es gibt nämlich einen Platz, wo 23 verschiedene Beintastlerarten auf engstem Raum nebeneinander vorkommen. Das ist absoluter Weltrekord. Und dieser Standort ist knapp unterhalb der bekannten Kirche am Leopoldsberg im 19. Wiener Gemeindebezirk. Wir haben ungefähr 100 Individuen aufgesammelt und unser Ziel war, die einzelnen Individuen sowohl molekulargenetisch als auch morphologisch zu bearbeiten. Die morphologische Bestimmung hat eine polnische Kollegin übernommen, die also die Top-Expertin für Beintastler-Systematik ist, Julia Szrybowicz von der Universität Krakau. Die polnische Kollegin hat also mit den klassischen Methoden morphologische Merkmale, diese subtilen Merkmale, die einzelnen Arten bestimmt. Und wir haben einzelne Gene analysiert und gesehen, quasi aufgrund der Ähnlichkeiten der Sequenzen in diesen Genen, wie die einzelnen Formen zusammengehören. Erst am Schluss wurden die Datensätze zusammengeführt und zu unserer großen Überraschung waren die bis auf eine Ausnahme deckungsgleich. Beintastler sind natürlich an vielen Stellen genau untersucht worden, aber interessanterweise am Leopoldsberg ist da auf engstem Raum, also das sind Bodenproben, die im Abstand von jeweils 2 Meter genommen wurden, sind diese vielen Arten entdeckt worden. Warum dort so viele Arten nebeneinander vorkommen, das ist wirklich ein Rätsel. Wir haben auch keine gute Erklärung dafür. Es ist eigentlich auch wieder alle ökologische Regeln, dass ähnliche, nahe verwandte Tiere, die anscheinend einen ähnlichen Lebensstil haben, nebeneinander vorkommen können. Es könnte zusammenhängen mit ihrer großen Nahrungsspezialisierung auf verschiedene Pilze. Aber das gilt es noch genauer zu erforschen. Und jetzt erzählt uns Günter Pass noch, warum das Ganze eigentlich interessant ist, nämlich wissenschaftlich für die Zoologie, für die Bestimmung des Stammbaums. Wo gehören die Beintastler hin im Stammbaum der Tiere? Wer sind die nächsten Verwandten? Für diese Fragen gibt es eine eigene Forschungsdisziplin in der Biologie, die sogenannte Phylogenetik oder Stammbaumforschung. Da stehen verschiedene Zugänge zur Verfügung, um solche Fragen zu untersuchen. Das ist die vergleichende Morphologie von rezenten, das heißt heute lebenden Tieren. Da werden also Körpermerkmale, innere Organe untersucht und dann miteinander verglichen, mit anderen Arten verglichen und entsprechende Zuordnungen gemacht. Und aufgrund dieser Analysen konnten die Entdecker der Beintastler die Tiere schon ganz gut einordnen. Der eine, Filippo Silvestri, hat sie bei den Urinsekten eingeordnet. Der andere, Antonio Berlese, war der Ansicht, es ist eine eigene Gruppe außerhalb der Insekten, die zwischen den Insekten und den Tausendfüßern steht. Dann die Paläontologie, das heißt vergleichende Morphologie von Fossilien. Da sieht es natürlich bei den Urinsekten eher traurig aus, sind kleine Tiere, die schlecht fossilisieren. Es gibt aber eine Fossilstätte, die ist in Schottland, im kleinen Ort Rhine, wo ein uraltes terrestrisches Ökosystem, also ein Landökosystem, hervorragend fossilisiert worden ist. Und zwar ist das passiert durch vulkanische Sinterquellen und in diesem heißen Wasser, das war sehr stark siliziumhältig, und da sind die Fossilien in quarzhaltigem Gestein eingeschlossen und sehr gut konserviert. Und da hat man neben Pflanzen auch Tiere finden können, leider keine Beintastler, aber ein Urinsekt, und zwar ein Springschwanz, die nächsten Verwandten der Beintastler. Damit ist also bewiesen, dass diese Insekten wirklich sehr alt sind. Also diese Fundstelle, es ist absolut ein Glücksfall, und das Alter dieser Fundstelle ist 412 Millionen Jahre. Und die Springschwänze gehören eben auch zur Gruppe der Urinsekten. Und damit ist also gewissermaßen bewiesen, die Urinsekten sind tatsächlich sehr, sehr alte Insekten. Diese Fossilien sind im Übrigen die ältesten Fossilien mit Insekten überhaupt. Kommen wir zum dritten Ansatz, zur Molekulargenetik. Da werden aus heute lebenden Tieren DNA extrahiert und dann analysiert und die DNA-Sequenzen verschiedener Arten miteinander verglichen. Sequenzen, die ähnlicher sind, die Arten sind natürlich näher miteinander verwandt. Und da hat sich herausgestellt, die Beintastler sind tatsächlich ganz an der Basis des Stammbaums. Sie sind die ältesten heute noch lebenden Vertreter der Insekten. Mit Hilfe der sogenannten molekularen Uhr kann man auch ein ungefähres Alter hochrechnen. Und da kam man auf 480 Millionen Jahre. Das ist weit älter, als man bisher angenommen hat. Die Insekten haben sich aus marinen Vorfahren entwickelt und offenbar schon mit der Entstehung der ersten Landökosysteme sind die Insekten entstanden, sind also Formen hier gewissermaßen ans Land gegangen. Und noch ein aufregendes neues Ergebnis haben molekulargenetische Untersuchungen gebracht. Es hat sich nämlich gezeigt, dass die nächsten Verwandten der Insekten offenbar nicht die Tausendfüßer sind, wie man sehr lange angenommen hat, sondern Krebse. Alle molekularen Analysen, aus der letzten Zeit zeigen, dass die Insekten sogar eine Teilgruppe der Krebse sind. Also wirklich eine neue Vorstellung, die die Lehrmeinung über den Haufen wirft. Ja, integrative Zoologie ist das. Danke, Günther Pass, für diese Einführung in die Welt der Beintastler-Urinsekten, die es auch heute noch gibt. Und ich habe jetzt gerade ein Buch fast fertig gelesen. Die letzten Seiten habe ich noch vor mir. Ein Leselehrbuch zur Evolution, herausgegeben von Hünek Burder und Sabine Begall. Jan Zravi ist der Autor und David Storch und noch ein Autor mehr. Erschienen im Spektrum, wie sagt sie da eigentlich? In Deutschland wahrscheinlich anders als wir in Österreich. Spektrum. Ja, ich sage mal Spektrum, akademischer Verlag. Ein fein zu lesendes Buch, das die Prozesse und Mechanismen der Evolution in den Mittelpunkt rückt. Und da waren schon sehr viele Sachen einfach relativ unkonventionell erklärt und sehr lebendig beschrieben. Ich weiß, das hört sich an wie ein Pressetext, aber irgendwo, wenn ihr das Buch wo seht, ein paar Zeilen lesen irgendwo in der Mitte und ihr bekommt einen Einblick, weil es einfach wirklich da sehr viele kontroversielle Geschichten gibt bei der Evolution und die gehen da ganz interessant zur Sache und liefern ein paar Argumente, wie man bestimmte Themen, kambrische Explosion, was es auch da immer gibt, auch betrachten kann. Na, ich kann leider nicht gut darüber reden, aber weil es am besten zu lesen ist. Evolution, ein Leselehrbuch im Spektrum, das war blödste Buchrezension ever wahrscheinlich. Evolution, ein Leselehrbuch im Spektrum Akademischen Verlag. Das war die physikalische Soiree 197. Ein kurzer Verweis auf der Schwester-Podcast Lob und Tadel. Da hat sich gerade viel getan, was das Lernen, die Bildung betrifft. Ich habe relativ viele Gespräche jetzt geführt, wo einfach auch die Migrationskomponente dazukommt. Bildungsideal im Iran. Nur ein Beispiel zu nennen. Islam ist immer wieder hochinteressant, weil sobald jemand etwas darüber erzählt, der etwas weiß, dann stimmen alle Bilder und Symbole nicht mehr. Und man kann da wirklich viel lernen, einfach rein durchs Zuhören und auch durchs Mitreden. Ja, lobundtadel.eu, der Schwesterpodcast der physikalischen Soiree. Ja, die physikalische Soiree ist auf www.physikalischesoiree.at zu finden, aber das habt ihr eh längst schon gefunden. Ich gehe jetzt schlafen. Morgen fahre ich nach Linz zum anderen Podcast, zu den Bienengesprächen. Da geht es um die Stadtbienen, um Honig, der in der Stadt gemacht wird in Linz. Die Linzer Biene kommt da dran. Also diese drei Podcasts, die ich da so jetzt gerade betreibe, die brummen eigentlich ganz gut und ich bekomme von euch eigentlich immer wieder schöne Rückmeldungen, die mich sehr freuen. Und auch das Twitter-Netzwerk tut ein bisschen auch was zur Stabilität. Und schon auch Sendegate, die Seite der Podcaster von Deutschland her ins Leben gerufen, die irgendwie so diese ganzen kräuchenden, fleuchenden Podcaster auf eine Plattform bringt, die sich dort auch wirklich austauschen. Also man hat da schon sehr das Gefühl, nicht alleine zu sein. Das ist eine feine Sache. Vielen Dank an euch dort. Und das ist der Ralf Stockmann und die Claudia Krell, Tim Britlaff und ja, irgendwas ist auch mit den Schweizern, aber die mischen da wenig mit in dieser Gruppe. Das habe ich bis heute noch nicht ganz begriffen. Vielleicht ergibt sich da mal was mit dem Martin Rützler. Ja, Podunion. Wieso will Martin Rützler nicht nur Wissenschaftspodcasts produzieren? Das erfahren wir in diesem Tweet. Das will er uns vielleicht hier sagen. Er nennt sich selbst eine professionelle Petze. Aber irgendwie passt da was nicht zusammen mit dieser deutschen Geschichte. Also da gibt es eine tiefe Kluft. Pottunion und so weiter. Na gut. Ja, das war's. Wie geht's weiter? Die Seele der Roboter. Wie man Roboter programmiert, damit sie auch psychische Defekte haben, damit sie besonders menschlich wirken. Da habe ich nächste Woche am Donnerstag ein Gespräch mit Sama Schad von der TU Wien. Da gab es eine Pressemitteilung: Gebt dem Computer eine Psyche. Wer intelligente Computer haben will, muss ihnen Emotionen und Triebe einprogrammieren. Wahrscheinlich auch Ticks. Das erfinde ich jetzt dazu. Aber an der TU Wien verknüpft man nun Computertechnik und Psychologie. Und darüber werden wir reden. Die Evolution hat hunderte Millionen Jahre gebraucht, um psychische Strukturen hervorzubringen. Die Entwicklung ging von einfacher Signalübertragung zwischen Nervenzellen über Triebe und Instinkte bis zu höheren kognitiven Fähigkeiten. Man kann daher nicht erwarten, dass solche psychologischen Strukturen bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz ganz einfach von selbst auftauchen, nur weil man immer größere Computer verwendet. Wie wahr! Aber jetzt will Sama Schad die Erkenntnisse der psychologischen Strukturen, die es mittlerweile gibt, auch in die Programmierung künstlicher Intelligenz anwenden. Sind wir gespannt, ob es da vielleicht neue Triebe gibt im Computerwesen. Darauf freue ich mich schon sehr. Und das wird die physikalische Soiree Nummer 198 sein, die dann nächste Woche, das heißt so Mitte Februar 2015, erscheinen wird. Tschüss. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.